du, kannst mal ganz kurz herkommen? Ich bin Jay Sacknase von der Wichtig, kennst du doch, die Zeitung. Wir wollen gerne was über euch bringen. Ich habe euch eben live gesehen und die Leute haben euch da richtig gefeiert. Ihr seid also die Smash aus Frankfurt. Ja, kommt ihr mitten aus Frankfurt? Ja, und ihr macht also Techno. Ich kenne mich ja leider nicht so aus, aber die Leute, das kommt jetzt ganz groß an. Wir schreiben doch immer mehr. Guck, siehst du hier? Schreiben immer mehr über Techno und... Ja, die Leute nennen es Techno, wir machen Musik. Ach, Musik nennt ihr das? Wir machen Musik, ja. Und das nächste Station Konstanter Bach, das ist also eure Musik? Nächste Station Konstanter Bach heißt in allen Wegen, ist eigentlich, ja. Und was das bedeutet? Wohnt ihr da? Nee, das ist der Checkerplatz in Frankfurt. Checker? Also 24 Stunden lang am Tag Hasch kaufen, da gibt's immer was.